Gral ist ebenfalls von dem Wort gradalis aus dem Okzitanischen abgeleitet und bedeutet abgestuft, ein allmähliches Fortschreiten, gradweises Zunehmen, wie bei der Gralsuche Parzifals, der eines Tages in eine verlassene Gegend, eine Öde, gelangt. T.S. Eliot betitelte sein Hauptwerk The Wasteland mit Ödland. Man könnte annehmen, es handele sich hier um eine Symbolik, eine Sinnbildlichkeit aus dem Dichtungskreis des Grals, um den Himmel des Keltenlandes und König Arthurs, der in Eliots Gedicht in die jüngere Zeit übertragen wird auf ein Land, das ebenso zu erneuern und zu verjüngen ist, wie das Gebiet, in das Parzival kommt, und zwar dadurch, dass der geheimnisvolle Gral wiedergefunden wurde. Wir sollten nicht außer Acht lassen, dass Eliots Gedicht von Ezra Pond angeregt, verbessert und in weiten Teilen abgeändert und umgeschrieben wurde. Das Ödland war durch einen magischen Fluch in eine Wüste verwandelt worden. Nichts gedeiht dort mehr. Der König selbst ist krank, lahm und verwundet, und es ist ein Fischerkönig. Parzival, der reine Tor und der Sohn der Witwe, muss, sobald er im Schloss Montsalvage den Gral auffindet, die richtige Frage stellen, das rechte Wort aussprechen, das Mantram, den magischen Laut der hyperboreischen, der orphischen Kabbala. Mehr noch, er muss seine Mutter, die Witwe, die große Mutter verlassen, die er vernichtet. Erst dann bessert sich der Zustand des kranken Königs Amfortas. Parzival löst ihn ab und nimmt den gefährdeten Platz mit der Nummer 12 an der Tafelrunde ein. Das Zeitalter der Fische, das des Fischerkönigs, wird nun durch das Wassermann-Zeitalter, das Zeitalter des Heiligen Geistes, des Paraklet, abgelöst, von der Taube, die weiblich ist, von dem Morgenstern, dem unerschaffenen Licht, von Venus Luzifer. Die alte Erde wird durch die neue Erde ersetzt, die in den Zustand der Umwandlung eingetreten ist. Die Rückentwicklung, Rückbildung der Erde im Kali-Yuga ist überwunden. Wolfram von Eschenbach glaubt, dass sich der Gral im Montsalvage befindet. Otto Rahn meint, dieser Name sei symbolisch und bedeute Berg der Erlösung, Berg der Errettung. Es steht fest, dass der Gral in dem katharischen Schloss von Montségur aufbewahrt wurde. Gérard de Sade meint, diese letztgenannte Name sei von dem keltischen Wort aigu abgeleitet, welches Sonne bedeutet. Fernand Niel vertritt in der ausführlichen, sorgfältigen und urkundlich bewiesenen Studie über die Burg von Montségur die Ansicht, dass diese niemals eine Festung, sondern ein auf den Ruinen eines anderen Baudenkmals des frühesten Altertums errichteter Einweihungssonnentempel war, der sich auf den Gipfel jenes magischen Berges erhob, der von den eingeweihten Katharern nach Gesetzen der Baukunst wiederhergestellt wurde, die in der Sternenkunde begründet und für Fremde unzugänglich waren. Der Gralsberg kann Montsalvage, Montségur oder der Berg Tabor in den Pyrenäen sein. Der Berg Meru oder Kailasa im Himalaya, der Milo Miu in den Anden und von Patagonien. Tatsächlich ist es der Polarberg der letzten Offenbarung in der tiefsten Mitternacht. Es können somit alle diese Berge gemeint sein oder auch keiner von allen, denn es ist das unauffindbare Zentrum, das Selbst, die nicht existierende Blume, das Chakra Sahasrara, innen, oben, an der unsichtbaren Schädelbasis der Erde. Für diejenigen, welche die Hinweise auf den wenig bekannten esoterischen Hitlerismus zu bezweifeln geneigt sind, bemerken wir, dass diese hier größtenteils von solchen Schriftstellern wiedergegeben werden, die gegen den Hitlerismus eingestellt sind, um auf diese Weise die angestellten Untersuchungen sowie deren Überprüfungen weitestgehend in den Bereich der Glaubwürdigkeit zu rücken. Mit unseren Erklärungen werden wir dann zu einem positiven Abschluss dieser Betrachtungen gelangen. Gérard de Sade zum Beispiel verliert jede Glaubwürdigkeit dadurch, dass er in seinem Buch »Der Schatz der Katharer« schreibt, Otto Rahn sei von den Nazis mit einem Beil enthauptet worden. Man muss ihn darin widerlegen, denn Otto Rahn war ein SS-Mann. Otto Rahn glaubte, und die Eingeweihten in der SS mit ihm, dass sich der Gral in den Pyrenäen befand, da die Westkönige dort einen Schatz, ein Geheimnis, einen nicht enträtselbaren Stein entdeckt hatten, den sie bei allen Kämpfen in Sicherheit zu bringen pflegten. Im Laufe der Zeit gelangt dieser Stein dann nach Spanien, möglicherweise nach San Juan de la Pena. Auch die Katharer verbergen ihren Schatz, ihren Gral. Die vier eingeweihten Ritter nehmen ihn mit sich und verkünden, dass er in Sicherheit ist, indem sie auf dem Gipfel des Berges Bidorta ein Holzfeuer entzünden. Sie verkünden es durch ein Feuerzeichen. Die Kontinente Mu und Gondwana. Die halbgöttlichen irdischen Nachkommen der gefallenen Engel sind die Söhne der Witwe. Einer von ihnen ist Abel, der Nichtschöne, No Bello. Seine Mutter heißt Isis und ist schwarz. Sie trägt die Farbe der ägyptischen Erde, des alchemistischen Stoffes des Nachthimmels. Sie wird von den Katharern und den Templern angebetet. Heutzutage ist sie, wie wir gesehen haben, die schwarze Jungfrau von Montserrat und andere Heiligtümer des Fischezeitalters. Trotzdem aber waren sich die Katharer und Templer der Notwendigkeit bewusst, dass sie sich über diese Farbe hinauswachsend so lange weiterzuentwickeln hatten, bis das alchemistische, das trinkbare Gold erreicht war, auf das man die Rückkehr antreten und mehr sein konnte als ein Halbgott, nämlich ein Gott, mehr als ein Atlanter, nämlich ein Hyperboreer. Die Hyperboreer vermischen sich nicht mit den Kindern dieser Erde oder mit den veränderten Überlebenden, die zufolge der großen Erdumwälzungen, welche auch Hyperborea zerstörten und die alten Erdteile Mu, Gondwana und Atlantis überfluteten, eine Rückentwicklung durchmachten. Es ist uns bereits bekannt, wo sich Atlantis befand. Mu umspannt das heute als Wüste Gobi bekannte Gebiet, Teile Indiens, der Mongolei, Malaysias, die noch nicht vorhandene Osterinsel und Tahiti. Gondwana grenzte an Südamerika, die Antarktis und einen Teil Afrikas, Australiens sowie Teile Indiens, die aller Wahrscheinlichkeit nach noch Reste von Mu sind. Wie schon gesagt, wird uns in einigen Bruchstücken der Critias und des Timaios von Plato über Atlantis berichtet. Critias erinnert sich, dass ihm in seiner Jugend sein Großvater erzählte, was er über Solon gehört hatte, dem es seinerseits wiederum von einem ägyptischen Tempelpriester aus Sais berichtet worden war. Als die Götter die Erde mit Wasserfluten reinigten, retteten sich nur die Schäfer auf den Bergen. Die Wellen verschonten nur die Ungebildeten und Unwissenden. Auf diese Weise werdet ihr wieder jung sein, ohne Wissen um das Geschehene und um das, was eure Welt in den vergangenen Zeiten war. Eine ungeheure Sturzflut verursachte in einer einzigen Nacht den Untergang von Atlantis. Als Folge dieser Katastrophe wurde auch der Erdteil an das gegenüberliegende Ufer jenes Meeres versetzt. Der einstige Hafen Tiahuanaco erhob sich tausende von Metern über das Wasser. Die Wissenschaft unserer Tage spricht von der Präzession der Tag- und Nachtgleichen. Infolgedessen erlebt ein Pol alle 26.000 Jahre einen Frühling, einen Sommer, einen Herbst und einen Winter. Im Winter sammeln sich dort die Gletscher an und erhöhen das Gewicht an einem der äußersten Enden der Erde, was zur Folge hat, dass die Wassermassen zum Pol hin verschoben werden und die Erdumdrehung in den mittleren Gebieten der Erde beschleunigt wird. Beim Eintritt des Polarsommers taut das Eis auf und die Wassermassen fließen mit anwachsender Geschwindigkeit, die durch die Fliehkraft bewirkt wird, zum Äquator ab, was eine unermessliche Katastrophe auslöst. Außer dieser mechanistischen Erklärung gibt es noch eine unbekannte Naturerscheinung, sozusagen ein synchronistischer Vorgang, demzufolge das Eis fast unverzüglich abschmilzt. Als ein Anzeichen für diese zu beobachtende Geschwindigkeitserhöhung in der Erdumdrehung ist die Beschleunigung des geschichtlichen Zeitablaufes anzusehen. Wir sehen heute, dass in unseren Tagen Naturvorgänge, für deren Ablauf man vor kurzem noch mit 20 Jahren rechnete, nicht mehr als 5 Jahre Zeit brauchen. Und die Beschleunigung wächst an. Sie ist ein Zeichen, ein Signal. Das Thule des hohen Nordens hatte seine Blütezeit im Polarsommer. Als sich dann später das Gleichgewicht bei einer neuen Geschwindigkeit der Erdumdrehung wieder einstellte, da waren die äußeren Enden der Erde von Wasser bedeckt und auch das letzte Thule, Ultima Thule, versank. Solon berichtet uns, dass sich nur die Unwissenden und die Schäfer auf den hohen Berggipfeln retteten. In den Kaukasus rettete sich Noah, in die Anden Tamanduare, Nala und seine Frau Noya, möglicherweise auf dem Berg Kasuati. Nach Ansicht der Patagonier war es Sueca und es ist möglich, dass er sich auf den Gipfel des Milimoyu gerettet hat. Sie haben weder die Wissenschaft noch die Weisheit und ebenso wenig die in längst vergangenen Zeiten angewandten technischen Verfahren behalten und bewahren können. Nur die Legende überlebt. Eine Art von goldenem Band. Der Zeitraum von 26.000 Jahren ist für die Inder ein Kalpa, ein kosmisches Zeitalter, sind Tage und Nächte Brahmas, regelmäßig wiederkehrende Zerstörungen, aufeinanderfolgende Erdumwälzungen. Zur Bewahrung des goldenen Bandes kann man sich zweifellos nicht allein auf die Hirten und Unwissenden stützen, die auf den Berggipfeln Zuflucht fanden. Deren Aufgabe war es wohl, das körperliche Überleben ihrer Art zu sichern, um sie nicht aussterben zu lassen. Die Überlieferung jedoch wird in den unterirdischen Städten Agathi und Shambhala gehütet, von denen die Legende berichtet. Auch das mystische Tiahuanaco dürfte eine unterirdische Stadt gewesen sein. Das Sonnentor, Puerta del Sol, öffnet sich heute in eine entschwundene Welt. Es ist schon das Tor ins Nichts.